وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد نبدا الاسئله ان شاء الله باليمين. Wenn es Fragen gibt von rechts nach links, باليمين ان شاء الله نبدا من rechts nach links. Wer Fragen hat, der kann bitte Fragen stellen. Hättest du das gewusst, kommst du noch dran, Schau. Kein Problem. والاول نجيب على الاسئله اللي في الاوراق. Als erstes, wenn es das, was auf den Papieren geschrieben steht. Ja. Ist, immer nur eine Frage pro Person oder wie ist das? Ja, das ist so, wie ihr wollt. So wie ihr wollt. Okay, die Fragen, die ihr habt, stellt sie am besten. Ja? Bevor der Sheikh wieder geht. Genau, muss. Dann mache ich eine Frage jeder erstmal. Und zwar hat der Sheikh ja gesagt, dass wer mit etwas anderem richtet, außer der Scharia, aber weiß, dass es Pflicht ist und es tut, aus niedrigen Gründen, aus Unterdrückung, wie auch immer, aber er weiß, dass die Scharia eigentlich Pflicht ist, damit zu richten, der ist kein Kafir, der aber mit etwas anderem richtet. Wie sieht es jetzt damit aus, dass der Sheikh von Ibn Baz, Sheikh Ibrahim, dass anders, Al-Sheikh, dass der das gesagt, dass der gesagt hat, auch der mit etwas anderem richtet, und er weiß, dass es Pflicht ist, aber er macht es trotzdem, der ist auch Kafir. Was kann der Sheikh dazu sagen? Ein Fatwa, Sheikh Ibrahim al-Sheikh. Muhammad bin Ibrahim. Kafir hatta al-Ladhi yahkum bighayr ma anzal Allah, huwa kafir. الحقيقة أن كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله, الشيخ بن باز رحمه الله سألوه عن ذلك. الشيخ بن باز رحمه الله سألوه عن ذلك. قال له كلام الشيخ محمد العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله حول التكفير الذي يحكم بالقوانين. Also sie haben Sheikh bin Baz über das gefragt, yani, was er darüber denkt, dass Sheikh Ibrahim eben al-Sheikh diesen Takfir macht. Sheikh bin Baz رحمه الله كان يقول لهم محمد بن إبراهيم رحمه الله ما هو نبي. Der Sheikh bin Baz, rahimahullah, der hat dann als Antwort gegeben, Sheikh Ibrahim al-Sheikh ist kein Prophet. Er macht Fehler. ورغم ذلك يوجد من كلام العلامة محمد إبراهيم ما هو حجة على التكفيريين. Und obwohl das so ist, gibt es von يعني محمد بن إبراهيم يوجد من كلام العلامة محمد بن إبراهيم ما هو حجة على التكفيريين يعني ضدهم ضدهم. Und es gibt auch noch von محمد بن إبراهيم, dieser Sheikh رحمه الله, gibt es Aussagen, die Beweis gegen sich, gegen, also die Takfiriyin widerlegen. Also trotzdem, dass er dies gesagt hat, das, ja? Von seinen Aussprüchen gibt es welche, die Takfiriyin widerlegen. يوجد له العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله يوجد له كلام في فتاواه. Und dieser Alama Sheikh Ibrahim, der hat da Aussagen in seiner Fatwa sogar. فتاواه ein Buch. فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه سئل عن التحاكم إلى القوانين والأعراف الجاهلية والعادات الجاهلية. Der wurde darüber gefragt über das Richten mit den Gesetzen und na. فقال أن الذي تحاكم إلى هذه القوانين وهو يرى أنها أفضل من حكم الله أو أنها مثل حكم الله أو أنها جائزة, قال فهذا كافر خارج من الملة. Und er hat gesagt, wer mit diesen Sachen regiert und er gleichzeitig denkt, dass es erlaubt ist oder dass es besser ist, der ist Käfer und gleich ist, der ist Käfer und ist raus aus dem Islam. خارج من الملة. أما من حكم بها أي هذه القوانين وهو يعتقد أن الحكم بالشريعة هو الواجب وهو الأفضل وهو الأحسن ولكن حكم بغير ما أنزل الله لخوف أو لطمع أو لسبب ما, فيقول هذا ليس بكافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. Der es aber nicht macht und trotzdem sagt, dass das Richten mit den Gesetzen besser oder wer aber der Scharia, so nicht mit der Scharia richtet, aber er weiß, dass sie besser ist und er macht das aus niedrigeren Gründen, wegen der Dunya oder wegen irgendwelchen wegen der Liebe zu Verwandten und so weiter. Der ist nicht draußen. Der ist nicht, ja, der ist kein Käfer. Der ist nicht ein Käfer mit dem großen Kufr. Er hat schon Kufr gemacht, aber den kleinen. ليس بخارج من الملة. Er ist nicht raus aus dem Islam. ولكنه ذنب من الذنوب. Aber er hat eine Sünde von den Sünden gemacht. موجود كلام العلامة محمد إبراهيم. هل تريدون أن أطلعكم عليه؟ موجود في فتاوى. Das die Sachen von die Aussagen von Mohammed Ibrahim sind dort. Wenn ihr möchtet, können wir sie euch zeigen. موجود في فتاوى. Sie sind in seiner Fatwa, in seinem Buch der Fatwa. وحتى في رسالة تحكيم القوانين. حتى في رسالته التي تسمى بتحكيم القوانين. Und auch in seiner Risale, die heißt das Richten mit Gesetzen. يقول الحاكم بغير ما أنزل الله كافر. Er sagt, der Richter, der mit dem richtet, was Allah nicht herabgesandt hat, ist ungläubig. ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد. Aber es ist ein Kufr, eine Kuffertat, aber kein Kufr Glaube, also er ist nicht Käfer geworden, es ist nur seine Tat ist Kufr. هكذا يقول في رسالته تحكيم القوانين. So sagt er in seiner Risale تحكيم القوانين. يقول ولا يمكن أن إذا قلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى ثم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافرا لا يمكن أن نقول أنه ليس بكافر. Es kann nicht sein, dass wenn Allah سبحانه وتعالى jemanden als Käfer benennt, der nicht mit seinen Gesetzen handelt, dass wir ihn nicht Käfer nennen. Dass wir ihn Käfer nennen. Nennen, dass wir ihn als nicht Käfer nennen. Dass wir ihn nicht als. يقول ولا يمكن أن نقول عن شخص عن من قال الله سبحانه وتعالى فيهم أنه كافر لا يمكن أن نقول عنه أنه ليس بكافر. Also es kann nicht sein, dass wenn Allah سبحانه وتعالى über eine Person gesagt hat, dass sie كافر ist, dass wir dann diese Sache leugnen und sagen, er ist nicht كافر. ولكنه كفر وعمل لا كفر اعتقاد. Aber es ist ein كفر, ein Tat, der كفر, eine Kuffertat und kein كفر Glaube. سبحان الله. سبحان الله. وكذلك بالنسبة للعلامة محمد إبراهيم كما قلنا يوجد له كلام كثير يبين أنه لا يقصد التكفير مطلقا. Und es gibt von Mohammed Ibrahim viele Aussagen, die den absoluten Takfir die beweisen, dass er mit dem Ausspruch, dass er Käfer ist, nicht damit beabsichtigt, dass er im Allgemeinen immer Käfer ist. على كل حال كما قلنا الحجة هي في الكتاب والسنة. الحجة في الكتاب والسنة وما قال الصحابة رضي الله عنهم. In jedem Fall, das Beweis ist Koran und Sunna und nicht und Sahaba. Ja, und Sahaba und nicht etwa irgendwie ein Gelehrter, es sei denn, er folgt sie. Wenn er einen Fehler macht, so ist es auf ihn zurückzugehen. ولكن الحقيقة هم يستغلون كلام العلامة محمد بن إبراهيم ويفسرونه يعني لأهوائهم. Aber in Wirklichkeit, sie benutzen die Aussagen von Mohammed Ibrahim und sie missbrauchen sie und sie drehen sie so, wie sie es brauchen. وقد اجتمع عند الشيخ بن باز رحمه وقد اجتمع عند الشيخ بن باز رحمه الله وقد اجتمع عند الشيخ بن باز رحمه الله مجموعة من الحزبيين. Viele von den Hizbiyin haben sich bei Sheikh bin Baz رحمه الله versammelt. Eine Gruppe der Hizbiyin sind bei ihm versammelt gewesen. منهم سلمان العودة. سلمان العودة. وعاد القرني. القرني. ومجموعة كبيرة مجموعة كبيرة أحاطوا بالشيخ بن باز رحمه الله. Und eine große Mehrheit, die auch dem Sheikh bin Baz umgeben haben. Und sie haben ihn veranlasst, darüber zu reden, über dieses Richten ohne Allahs Gesetz und den Gesetzen. Und sie sagen, dass sie sich dass sie sich geändert haben und dass sie Kuffar sind. Und ja, sie haben gesagt, ja, sie haben es verändert und verdreht und so gemacht und sie haben den Scheich so wie, sie wollten ihn in eine Spur zwingen. Obwohl es so war, hat der Scheich dann trotzdem mit einer Antwort geantwortet. Und er sagt, er macht keinen Kuffer, außer dass es, wenn es offen ist. لا يكفر حتى يستحل يعني يعتقد أنه هذا حلال يعتقد أن هذا حلال. Also wenn es so halal erklärt, dann hat er Kufr gemacht. إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال. Wenn er es dann so sagt, dass er sagt, das Richten ohne den Sachen Allah سبحانه وتعالى ist erlaubt, dann ist er kafir. لا يكفر حتى يستحل يرددها الشيخ يعيدها الشيخ لا يكفر حتى يستحل هكذا. Und er hat wiederholt, er macht keinen Kufr, bis es für erlaubt erklärt. وجاءوه كما قال الذي حضر هذا اللقاء ترون هذا في الإنترنت في الدمعة البازية شريط معروف الدمعة البازية الدمعة البازية شريط معروف للشيخ بن باز رحمه الله وهذا للإخوة الناطقين بالعربية ومن أرادوا هذا هذا حجة فقط الإخوة الذين ناطقين بالألمانية يعني يترجم لهم هذا الكلام يقول لا يكفر حتى يستحل واسمعوا هذه الجلسة اسمعوا Und es gibt in dieser Jalsa, die der Sheikh gerade genannt hat, auf Arabisch gibt es den Beweis, wo er das da sagt. Dass er nicht Kufr macht, bis er es als erlaubt, für erlaubt erklärt. Und so viel dazu zu deiner Frage. Also viele Beweise gegen das, was sie sagen. Das, was er gesagt hat, wird in den anderen Aussprüchen von ihm erklärt. Wie es gemeint hat. Ich kann so alle hoch besorgt, ich kann. Ich kann ماذا قصد به ماذا قصد كلام العلامه محمد ابراهيم نعم كلام العلامه محمد ابراهيم Also sie nehmen ihn Sie nehmen eine Aussage ein Salaf gelehrten die vielleicht sogar zweideutig einen großen Salafi gelehrten nutzen ihn als Mittel zum Zweck für ihre Sache. Die Aussage die ist dann auch nicht richtig eingeteilt sondern die ist nur oberflächlich weißt du die hat er oberflächlich gesagt dann benutzen das Also der nächste der jetzt mit der Frage dran ist bitte erstmal zu dem Thema Und wenn der Sheikh jetzt antwortet, nicht daraus noch eine neue Frage macht. Also, nicht, also das Thema ist Hakimiyya. Und wenn wir jetzt über irgendwelche Themen anfangen zu sprechen, über, keine Ahnung, Scheidung und Dschihad und so, dann bitte an... Eine Frage. Das Thema ist das auch das, was vorhin erwähnt wurde im Ganzen, was auch ein bisschen seitlich war? Was zu dem Thema, was er gerade... Was er zurückzuführen ist, ja. Also wir sind hier bei mir... Der Reihe nach. Hat dein Bruder eine Frage? Ein anderes Thema, oder? Ein Thema, eine Frage zu dem Thema? Mustafa? Hat nichts mit dem Thema zu tun? Salafiyya, die Aussage. Salafiyya, al-Jum'ah, Khutbah al-Jum'ah. Gewarnt hat, dass diese Gruppe, ich glaube Kuwait, dass die Leute benutzt haben, ein Video, YouTube, dass sie gesagt haben, das sind die Bad-Fadis. Also ich wollte nachfragen, es gibt ja von Sheikh Hussein Rahimahullah, wo er die Hizbis erklärt. Mhm. Und da benutzt er das Wort Salafiyya. Ja. Was ist damit gemeint? Weil das benutzen ja die Leute halt... Sollen wir das jetzt dazwischen nehmen oder sollen wir erstmal gucken, ob einer was zum Thema hat? إذا كان لا يوجد أسئلة حول الحاكمية لا بأس أن نجيب. إذا من إسكان فرّعنا تصل الحاكمية تصل الحاكمية. نخر. Ich habe eine Frage zu dem Vortrag. Der gesagt hat, ob das direkt Hakimi ist, weiß ich jetzt nicht einordnen. Gerade wurde über den Herrscher gesprochen, den Najashi oder wie? Najashi. Dass der Professor das haben ihn nicht aus dem Islam ausgeschlossen hat, obwohl er nicht gebetet hat und so weiter. Nun habe ich eine Frage, wie kann man es mit den Hadith bei Bukhari in Zusammenhang bringen, wo es heißt, dass der Letzte, der aus der Hölle kommt, an den Stellen zu Jews erkannt wird, aber wenn jemand nicht betet, wie kann er dann aus der Hölle rauskommen? Laut diesem Für die Hadith und alle Käfer, Jechus, in seinem Jahannam, bei Äther Sujude, wo er lam Yasjud. Achir, Schachs, Allah, die Sayachruj min al-Jannam. Lani Sayachruj. Lani Sayachrujun min al-Nar. Wo keife nefa'al tamhid beina... Keife? Beina tefa'al tamhid. Beina ma... Keif tekhul anni... توفيق بين حديثين يعني عن نجاشي الذي أسلم سرا وما صلى الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بأثر السجود هم الأفواج الأولى diejenigen die Allah سبحانه وتعالى aus dem Höllenfeuer raus kommen lässt mit dem Sujud auf der Stirn das ist von den ersten Gruppen aber لذلك ورد في الحديث ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى في آخر الأمر يخرج خلقا من النار لم يعملوا خيرا قط. Und es ist in dem Hadith auch überliefert, dass Allah سبحانه وتعالى Leute aus der Hölle am Schluss rausbringt und sie werden kein خير gemacht haben, überhaupt gar kein خير. Nichts gut. لم يعملوا خيرا قط. Sie haben überhaupt kein خير gemacht. Genau, diesen Hadith, das kenne ich ja auch. Aber es steht da, die Letzten, die aus der Hölle rauskommen, meines Wissens. Sind die Letzten von der ersten Gruppe rauskommen oder über die Letzten? Also Fawj al-Akhir. Al-Maqsud, an alladhi laysa indahu athar al-sujud. La naqul anhu kafir. Und wir sagen nicht, dass jemand, der kein diese Sujud auf seiner Stirn hat, dass er ein Kafir ist. Der es nicht hat. Law kana kafiran, lama kharaja min an-nar. Lain al-Fawj al-Akhira, yani lam ta'mal khayran qabd. Wenn er ein Kafir wäre, dann würde er nicht aus dem Höllenfeuer rauskommen. Denn die letzte Gruppe, die rauskommt aus dem Höllenfeuer, oder eine der letzten, sie hat überhaupt gar kein Khair gemacht. Keine guten Taten gemacht. Aber wie Verstehe. Aber verstehst du, was ich meine? Weil da steht da, die Letzten, die rauskommen, das sind ja die mit den Sternen. Ach, ich weiß nicht, was für eine Übersetzung du gelesen hast. Ach, die Übersetzung, lass mal sagen. Ja, genau. Der Sheikh hat diese Hadith alle auf Arabisch und ich denke, das... Du sollst nicht also alle diese Hadithe lesen, die damit zu tun haben. Weil diesen Hadithen, die der Sheikh jetzt gerade gemeint hat, ist immer so, dass die Ersten mit dem Sujud rauskommen und die am Schluss überhaupt gar keinen Khair gemacht haben. Die kommen am Schluss raus. فَيَغْرِفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِيَدَيْهِ يَغْرِفُ اللَّهُ يعني بِيَدَيْهِ الْكَرِيمَتَيْنِ يُخْرِجُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّارِ خَلْقًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Allah SWT wird mit seinen beiden Händen aus dem Höllenfeuer rausholen oder retten, der überhaupt gar kein Gutes getan hat. والأفواج الأولى تخرجهم الملائكة. Und die erste Gruppe wird aus dem Paradies rausgeholt von Engeln. Erste Gruppe. فالملائكة تسأل كيف نعرفهم؟ فيقول الله لهم بأثر السجود. Und dann die Malaika, sie fragen Allah, wie können wir sie ausfindig machen und wie erkennen wir sie? Und dann sagt er mit den Abzeichen, Stirnabzeichen von Sujud. Genau. Quasi bezieht sich dieser Hadith dann auf die erste Gruppe, die rauskommt. Genau. على كل حال الحديث الذي قرأه أين؟ Wo ist der Hadith, den du da gelesen hast? Ich weiß bei Bukhari, aber. Bukhari, dann hast du wahrscheinlich den falschen Übersetzung gelesen. Ich habe jetzt nicht in der Tasche. Oder missverstanden. Missverstanden, vielleicht oder falsch. Nee, soweit ich weiß, Ibn Husayn und Ibn Baz verfolgen auch diese Meinung, meines Wissens, dass derjenige, der nicht betet, der Kafir ist und so weiter. Wir sprechen jetzt nicht über die Qadiyya al-Salah. الكلام على الصلاة هذا طبعا كلام طويل. احنا كلامنا الآن على الحكم بغير ما أنزل الله. Wir reden jetzt erstmal nur über die Sache, eben die Allah سبحانه وتعالى. نقول أن هذا النجاشي لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. Wir sagen, dass dieser Najashi, unser Prophet صلى الله عليه وسلم, kein Takfir über ihn gemacht hat, obwohl er nicht gebetet hat. هذا المقصود. Das ist das, darum geht es. Das ist eine große Ding so für uns. Noch eine Frage zu diesem Thema? تفضل. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das formulieren soll, aber ich sag mal einfach. Und zwar hat der Sheikh ja vorhin gesagt, bei der zweiten Kategorie, also jetzt nicht die das gleich ansehen oder erlaubt und so weiter, sondern danach kamen ja diejenigen, wo er gesagt hat, hol mal zum Beispiel einer, der zu seinem Sohn sagt, hol mal Zigaretten. Ja. Oder einer, der seiner Frau nicht sagt, du musst das Kopftuch tragen. Er ist nicht im Einklang mit Scharia. Und deswegen macht er große Sünden, heftige Sünden. Ich spitze das mal jetzt zu, wenn wir jetzt aber dann zum Beispiel sagen, wir verschwenden unsere Zeit mit keine Ahnung irgendwas, also was, wo das auch in Haram reingeht, wenn ich immer meine Zeit verschwende, dann bin ich auch nicht im Einklang mit der Scharia so gesehen. Ist das dann auch von den großen Sünden? Hell, Es ist nicht erlaubt, dass ein Mensch seine Zeit verschwendet. Es ist nicht erlaubt, dass jemand seine Zeit verschwendet, was ihm nicht nutzt. بل واجب الإنسان يعني يستغل وقته فيما يفيد في الدنيا أو في الآخرة. Es ist wichtig, فيما يفيد في الدنيا أو في الآخرة. Es ist Pflicht, dass der Mensch seine Zeit einsetzt für eine Sache, die ihm was nutzt, und zwar in der Welt und nach dem Sterben. فعلى كل حال نفس الشيء هذا الشخص الذي يضيع وقته لا شك أن هذه معصية. Und wir sagen, dass dieser Typ, der seine Zeit verschwendet hat, einfach auch nur eine Sünde gemacht hat. لكن إذا كان يضيع وقته في المعاصي فتكون المعصية أكبر. Und wenn er die ganze Zeit verschwendet mit Sünden, dann ist es natürlich noch schlimmer. Und wenn er nichts macht, so einfach so, zum Beispiel er sagt, ich hocke einfach zu Hause rum. With the age is fakat مثلا. So wie viele Jugendliche هذا لا شك ان هذا لا يجوز لكن ليس هو من الكبائر والله اعلم. Und das ist nicht erlaubt, aber es ist nicht von den großen Sünden. ما نقول ان هذا من الكبائر والله اعلم. الله اعلم. Ich sehe gerade, ich habe mal eine Frage direkt da. Okay. Wenn er vorhin gesagt, man darf nicht bei der Polizei arbeiten, weil das ja mit dem Thema zu tun hat, weil die mit etwas anderem richten, Wie ist es denn? Da heißt das jetzt, dass man generell für die ganze Stadtverwaltung arbeiten darf? Weil es gibt ja auch die Feuerwehr, Müllabfuhr oder Bauamt. Das ist ja auch هو الان يقول ان احنا قلنا ان الحكم ان العمل عند الشرطه لا يجوز. يقول هل كذلك الاطفاء والكذا؟ الحقيقه يعني الاطفاء الحرائق ما نعلم يعني شيء يمنع منه. الذي يطفئ الحرائق أو الذي ينظف أو كذا ما نعلم شيء يمنع منها. Wir wissen nicht, dass Feuerwehrmann zum Beispiel zu sein, dass das verboten ist, weil es ist eine gute Sache. أو النظافة. Oder zum Beispiel als Müllmann arbeiten, sich um. Obwohl es bei der Stadtverwaltung. Obwohl es bei der Stadtverwaltung ist, ist es nicht. Aber nein, أين الإشكال في هذا؟ بالعكس يعني ما دام أنه يطفئ حرائق وكذا ما نعلم أن شيء يمنع من هذا. Man nicht, nicht, nicht, nicht. Im Gegenteil, wenn du das Feuer löschst, dann ist es was Gutes und es ist nichts, was es verbietet. Dazu jetzt die Moment. فإذا كان الإنسان يعني يعمل في هذا المجال فلا بأس. وإذا أراد أن يبحث عن عمل آخر فأحسن وأحسن. لكن الحقيقة ما نحرم هذا، ما نمنع هذا. وهذا يختلف كل الاختلاف عن العمل مع الشرطة أو العمل كقاضي أو يختلف كل الاختلاف. Also und wenn er als Feuerwehrmann arbeitet, wir sagen nicht, dass es verboten ist, aber wenn er sich eine andere Arbeit sucht, dann sagen wir, es ist besser so. وقلنا هذا يختلف كل الاختلاف العمل في المطافي ولا في النظافة يختلف كل الاختلاف عن العمل كشرطي أو قاضي. Und wenn du zum Beispiel als Feuerwehrmann oder Müllmann arbeitest, das ist ein großer Unterschied, wie wenn du als Richter oder als Polizist arbeitest. Dazu direkt, weil ich weiß, egal wo man bei der Stadt anfängt, dann ist es so, weil ich habe selber bei der Stadt mit Jugendlichen gearbeitet, in einer Fußballgruppe. Sven Lau? So, nee. Bitte? Sven Lau? Nein. In einer Fußballgruppe, da musste man sowas unterschreiben, zum Beispiel, dass du sagst, ich setze mich für die Verfassung und die Demokratie und so ein. Jamil, bevor man anfängt, muss man das unterschreiben. Jamil, ich kann dir sagen, wenn du zum Beispiel eine Wadifa in der Regierung hast, يجب يعني يلزم عليك ان تقوم بشهاده وتقول انا إيش؟ توقع سوف إيش؟ سوف اشهد انا امشي على هذا القانون الكفري وهكذا ايش القانون الديمقراطيه نعم اشهد يعني الزم بالديمقراطيه مثلا تعهد يعني الزم هذا القانون الديمقراطي طبعا لا يجوز كان هكذا فلا يجوز بس نيشت لو wenn das so ist ist es nicht erlaubt Wenn كنت تقول هذا فلا يجوز. نعم، deswegen أخي، أوكي، سؤال آخر كذلك أقول لك مثلاً إذا أردت أن تأخذ جواز سفر جنسية، كيف يعني إذا حتى الحقيقة الجنسية هذه الكافرة يعني غالب العلماء يقولون أنها لا تجوز. Also das ist verboten eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das sagen die meisten gelehrt. Anzunehmen, nicht reingeboren zu werden, sondern einzunehmen. Das ist das Bekenntnis zu Demokratie. Das darf man nicht. Das darf man nicht. حتى هذا العهد الذي إذا أخذت الجنسية مثلا يسألونك يقولون لك لازم تشهد أن أنت تعاهدنا على وفق هذا الديمقراطية. تعاهدنا على إيش؟ على ألا تخل بالقوانين، ألا تخالف القوانين. لا لا حتى يعني تقبل قانون ديمقراطي تعرف يعني هو الحقيقة ما في داعي الآن يسأل على موضوع القوانين لأن قلنا إحنا إن الجنسية أصلا لا تجوز في الأصل إن الإنسان لا يجوز يأخذ هذه الجنسية إلا مضطرا في الأصل إنه لا يجوز الإنسان يأخذ الجنسية الكافرة ليست الجنسية الألمانية ولكن كل الجنسيات الكافرة. Die Grundlage ist, dass es nicht erlaubt ist, die ungläubigen Staatsbürgerschaften anzunehmen von ungläubigen Ländern. Nicht nur von Deutschland. Und zwar die Bekenntnis. Ja. Außer du bist in Not. Das heißt, es liegt eine Not bist. An. Ja. Aber man unterschreibt es ja quasi freiwillig, das Bekenntnis zu Demokratie. Ja, genau, das darf man nicht. Mich interessiert überhaupt, ist das ein Kufr Esra? In Hel Hua Kufr. Na, kun Hali, da kun da, yani, kare li hada, vielleicht kann hada, yani, ليس بكفر أكبر. Also wenn du zum Beispiel dazu gezwungen wirst, dann ist es kein großer Kufr. Haben wir mal Farq bainahum. Ja, okay. Aber wenn ich zum Beispiel sage jetzt so, ja, ich habe türkischen Pass, möchte das Deutsche annehmen, ist ja kein Zwang in dem Sinne da. Und dann wäre es ja dann quasi dann. Es geht ja hier um Zwang. Wenn du keinen Zwang hast, dann ist es nicht gut. Dann sollst du es gar nicht machen. Ach, ja. Subhanallah, die Sahaba haben sie haben nicht gefragt, ja, ist es groß oder klein, dann kann ich es vielleicht machen. Genau. Nein, es ist verboten. Nein, nee, eben nicht. Es geht ja nur darum, darf man oder darf man nicht? Wenn man das jetzt machen würde, dass einige Ulama sagen würden, dass das Kufr Akbar wäre, dass man dadurch Käfer werden genau würde. Ob's da echt aber dass das, weil das ist ja eigentlich, wenn man das unterschreibt, auch die meisten Leute, die Unwissende sind, die wollen das doch nur wegen Dunja machen. Die interessieren doch nicht Demokratie oder Sozialismus oder sonst was. Ja. Die sagen, roter Pass, wollen die unterschreiben. Okay. Und das ist dann eigentlich Kufr Etikat, Kufr Amel, nicht Etikat. Also Kufr der Tat und nicht des Glaubens. Ja. Aber ich habe gehört, es gäbe einige Ulama von den Zelle, die sagen würden, dass die auch rausschmeißen würden. Nee, Bab al-Salaf yaquluna bi takfir alladhi ya'khudh al-jinsiyyah. Bab al-ulama al-salafiyyin. Yakfiruna alladhi ya'khudh mutlaqan. Jinsiyyah al-kafira. Wer zum Beispiel wer? Welche Gelehrte? Ich habe nur von Salafi-Brüdern gehört, dass manche Gelehrte das. Welche Gelehrte, Achi? Ich habe keine Gelehrte. Nur Salafi, so Jungs haben das gesagt. Sheikh al-Albani rahimahullah yaqul hadhihi qimmat al-wala' lil-kuffar. قمة الولاء للكفار لكن أما أنه كافر فلا نقول كافر. الشيخ الألباني hat darüber gesagt, dass es der Höhepunkt ist im Zusprechen zu den Kuffar. Ah, okay, dass man dem so zusagt. Ja, das ist der Höhepunkt. Also was stimmt, was höher ist. أما أنه كافر فلا نقول كافر. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Arbeit? ما دام الإنسان يكره الديمقراطية ويكره هذه القوانين فلا يصل به الحال إلى الكفر. Solange der Mensch diese Demokratie hasst und nicht mag, ist ja kein Käfer, wenn er das macht. Zum Beispiel, wenn jemand die Möglichkeit hat, eine gute Arbeit zu bekommen, vielleicht was Soziales mit Jugendlichen oder mit Kindern oder so, musst du unterschreiben. Und dann, vielleicht steht da dann wirklich hier irgendwas im Arbeitsvertrag, Demokratie und so. Ja, sollst du nicht machen. Und wenn man das dann machen würde, dann würde man eine Sünde machen, aber das würde einen nicht von der Mitte rausschmeißen. Oder klingt Kufr Asghar. Kufr Asghar, إذا فعلن. إيش هو حتى في الأرباح يعني مثلا أنا يعني أنا أضع رسمي ولكن لا يعني كيف أقول؟ أنت إيش تشتغل في عمل حكومي ولا إيش؟ لا يعني أريد الجنسية الألمانية. عمل أجل الجنسية. نعم. ولا أعتقد أن هذا القانون يعني كالشريعة أو أفضل منها وهكذا. لا ترضى به ولا تحبه. ولكن أريد الجنسية. ذنب هذا ذنب. ذنب وليس بكفر أصلا. طبعاً. ليس كفر أصغر. نعم. ما أعلم أن هذا كفر أصغر. Weiß nicht, dass es Kufr Asghar ist, aber es ist eine Sünde. لأن مثلاً أقبل الصليب. ولكن لا أعتقد أن هذا يعني جيد ولكن فقط يعني أفعل لكي لا أعرف يحبونني مثلا كفار هل هذا كفر أصغر يعني يأتي الصليب يختلف الله يهديك نعم ولكن أخي هذا كذلك يعني حكومة أو يعني كيف قانون من الكفار يعني إيش هو الديمقراطية نعم إيش دخل الديمقراطية في الصليب الله يهديك كيف الصليب يعني لأنك إذا يعني الذي يوقع على هذا نقول هذا ذنب من الذنوب أما الصليب والعياذ بالله لو أن إنسان قبل الصليب فهو كافر خارج من الملة لا يمكن بحال أن يكون كفر أصغر إذا كان واحد قبل الصليب فهذا كفر أكبر ما العلاقة بين هذا وهذا ولو تقول أحب هذا هذا أمر لا يحتمل der Bruder hat noch gerade noch gleichzeitig gefragt wollte wissen wie das ist mit dem Kreuz wenn man das Kreuz das Jesus Kreuz wie man das so nennt wenn man das küssen würde ja auch mit dem Glaube oder mit dem Wissen, dass es nicht, oder dass, man glaubt nicht daran, aber man küsst es einfach. Dann der Sheikh hat gesagt, das ist nicht das Gleiche, wenn du die Staatsbürgerschaft annimmst. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nämlich Kufr. Wenn du das machst, ob du das glaubst oder nicht, oder gut findest oder nicht, wenn du ein Kreuz küsst, dann bist du Murtad, dann bist du vom Islam abgewichen. Außer wenn du natürlich nicht weißt, dass es ein Kreuz ist, aber wer weiß schon, jeder weiß schon, was ein Kreuz ist, jeder sieht es. Oder bezwungen. Oder bezwungen. Moment, bis واحد بعد واحد. الأفضل يا جماعة شوية انتظموا في الأسئلة, يكون شوية نظام. Gut, das, wenn wir ein bisschen Ordnung haben in den Fragestellungen. مش واحد يتكلم مع واحد, ما ينبغي. Das wenn einer schön نظام, Stück für Stück, dann einer. Zu Ende ist und dann schon. طيب, مازال عندك كلام? Das nächste war, die Ayat mit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ mit dem Beweis über Najahi von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und du hast gesagt, Sheikh, dass dann schon die Ayat Maruf war bei den Leuten, als Najahi gestorben ist. تقصد التكفيرين. Und weil die Takfirin sagen ja, das ist andersrum. Wo finden wir in unseren Büchern diese historische Bestätigung? Den Beleg. Den Beweis. Die Tabarani vielleicht? Oder? Nuzul al-Aya. Ala sabab Nuzul al-Aya? Ala wukt Nuzul al-Aya. Ala wukt Nuzul al-Aya? Yani Nuzul al-Aya. Mوجود في كتب التفسير. هذا موجود في كتب التفسير. Das sind in Büchern von Tafsir zu finden. Ibn Kathir, Tabari. Und dann steht... ويوجد في ذلك حديث أيضا في الصحيح. هذا كلام الشيخ الألباني. Es gibt ein Hadith in dem Sahih. أن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله ما نزلت في الكفار كلها. Dass diese Aya, die du gerade gesagt hast, dass sie nur, dass sie für alle Kuffar herabgesandt worden ist. Ja, genau, wie bei Tabarani steht das. Ja. Und wo findet man das vor dem Tod von König Najash? وفات النجاشي كانت متأخرة. الآن كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أطلعك عليه إذا أردت. Also steht in den Mujmu. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. أطلعك عليه إن شاء الله. إذا أردت. الكتاب عندي. مجموع الفتاوى عندي الجزء الصفحة. Und das andere ist genau. Die Aussage, die Unterschied zwischen, wer nicht nach Allahs Gesetz richtet, und dann sagen die Leute, wenn jemand, dann gibt es nochmal die Sache, wenn man die Scharia wechselt. Und es gibt es einen Unterschied, wenn man ein System übernimmt oder wenn man das System wechselt. Aha. Und die Leute, die wechseln, können die auch entschuldigt sein. Und wie war das nochmal? Der Unterschied, wenn man ein System übernimmt und wenn man ein System wechselt. Und die Leute, die wechseln, wie können wir beweisen, dass auch solche Leute entschuldigt sein können? Man haben die Leute, die übernehmen. Wenn die Scharia wechseln, was anderes. In der Tat, es gibt keinen Unterschied zwischen dem, der richtet, Allah, und dem, der wechselt. Also es gibt keinen Unterschied. Warum? Weil jeder, der richtet, ohne dem, der Allah richtet, فهو في الحقيقة قد استبدل الشريعة. Also es gibt استبدل الشريعة. Es gibt keinen Unterschied, ob er jetzt mit was anderem richtet oder ob er das jetzt wechselt, okay. Weil in beiden Fällen hat er die Scharia getauscht oder geändert oder nicht angenommen. Okay. يعني هو الذي حكم بغير ما أنزل الله. سواء وجد هذا القانون قد وضعه الذي قبله أو أنه هو الذي بدأ بالحكم بغير ما أنزل الله فالأمر واحد. لماذا؟ لأن كل منهما قد حكم بغير ما أنزل الله. Also in beiden Fällen ist es gleich, weil beide von ihnen mit dem gerichtet haben, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht herabgesandt hat. Also ob sie vor ihm schon egal ob sie vor ihm schon war, dieses Gesetz, das nicht mit Allahs Gesetz übereinstimmt, okay. Oder ob er damit angefangen hat, ja. Es ist in beiden Fällen nicht das, was Allah offenbart hat. Also es ist gleich. Und hal yu'qal an al-hakim yahkum يعني يترك الحكم بغير ما أنزل الله ولا يحكم بالشريعة ويجلس يعني على كرسيه لا يحكم بين الناس بشيء يعني هذا الحاكم لا يحكم بالشريعة ولا يحكم بغير ما أنزل الله لا يمكن أن الحاكم يجلس على كرسيه ولا يحكم بين الناس بشيء فهو إما أن يحكم بالشريعة وإما أن يحكم بغير ما أنزل الله. Also kann man sich das jetzt vorstellen, dass ein Richter daherkommt oder ein Herrscher und der nicht mit der Scharia handelt und auch nicht mit der Scharia handelt. Also in beiden Fällen. Also er muss entweder, handelt er mit der Scharia, ja. Oder er handelt ohne sie. Ja. Genau. Also diese Sache von diesem Wechsel oder von diesem Tauschen, das ist Philosophie. استبدال getauscht. فهذا هذه فلسفه. Das ist Philosophie. Es gibt ja in Majmu' al-Fatwa, das ist dann zusammen zu sehen mit erlaubt ansehen, ne? In Majmu' al-Fatwa gibt es ja diejenigen, die wechseln, dass die Ridda machen, aber wenn die das als erlaubt ansehen, oder? يستحلون يعني في التبديل مذكور في مجموعه فتاوى من يستبدل كانه يعني رد ارتد عن الاسلام إذا حلل يقول شيخ الإسلام يقول أن الرجل إذا حلل الحرام المجمع عليه إذا استحل الحرام المجمع عليه شيخ الإسلام sagt wenn er das Haram zum Erlaubten macht المجمع عليه الحرام المجمع عليه أو يعني يحرم الحلال المجمع عليه und er verbietet das Erlaubte auf dem ein Konsens ist, يقول فهو كافر. Dann ist der Kafir, sagt er. الذي يأتي ويقول يعني يحرم الحلال ويحل الحرام. Wenn er kommt und sagt und er das Erlaubte das Verboten erklärt und das Verbotene zum Erlaubten erklärt. يعني مستحل لذلك يستحل ذلك. Das يقول الحرام يقول عن الحرام يقول هذا حلال. Also wenn du zu dem Haram sagst, das ist erlaubt. ويأتي للحلال ويقول هذا حرام. Und er kommt zu dem Halal und sagt, das ist Haram. هذا هو الذي نقول كافر. Das heißt, der muss das auch als erlaubt ansehen und nicht nur praktizieren. Der muss diese Sache also nicht nur sagen, mach das oder so, der muss das auch in seinem Dekret als erlaubt ansehen. Ich weiß nicht dabei. Wenn ihr لابد ان يعتقد يعتقد بذلك. نعم لابد ان يستحل لابد ان يستحل. Er muss es erlauben, damit er darunter fällt. Unter die fällt. كيف أخي عندما سألتك يعني فعلت هذا المثل يعني بالصليب لأن هذا قد يعني يعبد. أنت نبهت إلى مسألة سنتكلم عليها إن شاء الله. خير. طيب اسأل سؤالك. نعم يعني إذا يعب يعني حقيقة يعني الحقيقة أن كل قانون أو كل من القوانين يعني يعبد إليهم لأنه يعني غير ما يعني أنزل الله كل قانون إيش يعبد إليه يعني كيف يعبد إذا إليه؟ أخذ بقانون من غير ما أنزل الله فأنني كأنني أعبد من دون الله نعم يعني هو يقول هذا حرام والله يقول هذا حلال ويقول هذا حلال وبالعكس الله كيف تعبد يعني إذا حكمت بغير ما أنزل الله فقد عبدت غير لا الله لا لا لا أني لا أعرف كيف أفهمك فيها سبحان انظر يعني في مثل ديمقراطية أي نعم أخي جزاك الله خير das heißt wenn ich die Demokratie wenn ich unterzeichne und sozusagen wie Bay'a gebe, weißt du, ja, das mache ich, ich unterstütze das Gesetz und so weiter, ich weiß ja nicht, was ihr macht, dann ist ja das, wie wenn ich das akzeptiere, weißt du, auch wenn es vielleicht nicht in meinem Herz stattfindet. فأصبح كأنه هذا أحل الحلال وحرم الحرام أعتقد هذا اللي يريده يعني. لا أخي ليس هكذا كأنني أصبحت يعني أنا لا أعتقد هذا في قلبي ولكن أني أريد فقط لأجل الدنيا يعني شيء يعني كيف هذه معصية قلنا معصية ولكن نفس الشيء إذا وجئت بهذا المثل إذا أقبل مثلا الصليب تقبل نعم ليس أقبل يعني بل أقبل يعني ولا يعني لا أحب الصليب الآن سيأتي الكلام حول مسألة طيب بارك الله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها يقول الشيخ الإسلام ابن القيم sagt in seinem Buch في أي كتاب الصلاة وحكم تاركها أي الصلاة das Gebet und das Urteil desjenigen der es lässt sagt الحقيقة أنا كنت أتمنى أن يكون الكتاب موجودا لكن أنا سأنقله إن شاء الله بإذن الله würde sich wünschen dass das Buch bei ihm wäre weil wollte es mitnehmen ja es bringt uns nicht ach, aber inshallah wird es so bringen wie er es auswendig hat نعم يقول ابن القيم رحمه الله يسعدك رحمه الله يقول ان الاعمال لحظه بس تكلم عن الكفر الاعتقادي هو تكلم في البدايه عن الكفر الاعتقادي also an anfangs spricht der Sheikh al-Islam Ibn Qayyim, Rahimullah, er spricht über Kufr al-I'tiqadi, das heißt den Kufr im Glauben. Al-Mukhraj min al-Millah. Der aus dem Glauben austreten lässt. كما قلنا مثل الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن هذا أفضل أو أنه يجوز أو أنه مساوي للشريعة. Wie wir sagten, derjenige, der mit etwas anderem richtet oder urteilt, was Allah offenbart hat und er glaubt, dass es gleich ist oder besser oder egal. Oder yani, dass es gleich besser ist oder egal. Und in der Tatsache ist es so, dass es sechs von diesen Kufr im Glauben gibt. Sechs Arten. Also der Kufr vom Verleugnen und vom Zweifel und الجحود verleugnen ablehnen نعم جزاكم الله خيرا وغير ذلك من انواع الكفر ستة انواع نعم und andere sechs dieser كفر اعراض كفر des abwendens بعد ذلك ابن القيم تكلم عن الكفر العملي und danach spricht der Sheikh Ibn al-Qayyim von Kufr der Tat. Und dann sagt er, Kufr al-Amali teilt sich in zwei Arten oder Teile. Der erste Teil ist, was dem Iman widerspricht von allen Seiten. Wie zum Beispiel das Töten des Propheten. Oder das Fluchen von des Propheten. Oder das Niederwerfen zu einer Götze. Oder zum Beispiel das Umhängen eines Kreuzes. Oder zum Beispiel den Mushaf in die Fäkalien reinwerfen, also Kot und so. Das ist Kufr der Tat. ولكنه يضاد الإيمان من كل وجه. Dies ist also ein Kufr der Tat, aber nichtsdestotrotz widerspricht es dem Iman von allen Seiten, ganz klar. ولذلك هذا يخرج من الملة. Deshalb lässt sich diese Tat aus dem Islam austreten. رغم أنه كفر عملي. Obwohl es ein Kufr der Tat ist. Das ist der erste Teil. Der zweite. Das ist derjenige, der dem Iman, dem Glauben, nicht von allen Seiten her widerspricht. Wie zum Beispiel das Töten eines Muslims von seinem Bruder Muslim. Wie zum Beispiel das Jammern für den Toten. وهكذا يعني الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر. Und das sind die Dinge, die der Prophet صلى الله عليه وسلم uns unterrichtet hat, dass es Kufr ist, vom Kufr ist. فهذه كفر عملي. Das sind die Kufr, die Taten des Unglaubens in Namen. ولكنها لا تضاد الإيمان من كل وجه. Aber sie widersprechen nicht dem Glauben von allen Seiten her. ولذلك فهذه لا تخرج من الملة. Deshalb lässt sie dich nicht aus dem Islam austreten. وابن القيم مثل على ذلك. Und Ibn al-Qayyim hat hier Beispiele erwähnt. الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة. Und in die مثل ما. مثال ألف بيشبه. Genau, hat er gesagt, Kufr, wenn die Kufr بما بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله. Mit dem hat er das Beispiel gegeben, das heißt derjenige, der nicht nach dem Urteil, was Allah offenbart hat, und der das Gebet lässt. Das heißt, wir müssen diese Sache begreifen hier. Nicht jede Tat des Kufrs lässt sich aus dem Islam austreten. Jedoch ist es so, dass es sich in zwei Arten teilt. Der erste Teil widerspricht dem Iman von allen Seiten her und lässt sich aus dem Islam. Also das Töten der Propheten oder das Fluchen des Propheten oder das Werfen des Koran oder Mushaf in Fäkalien oder das Umhängen von einem Kreuz und so weiter, dieser Art. Das ist der große Kufr. Obwohl es der Kufr oder der Unglaube in der Tat ist. Aber der zweite Teil widerspricht dem Iman nicht von allen Seiten her. Und wir haben die Beispiele dazu erwähnt. Und das ist der kleine Kufr, der nicht aus dem Islam austreten lässt. Also kommen wir jetzt inshallah mit den Aussprüchen von Ibn al-Qayyim in seinem Buch das Urteil über den, der das As-Salah, das Gebet und das Urteil über den, der es lässt. لكن لا تأخذ الكتاب يعني بترجمة أحد الحزبيين لأنه سيحرف الكلام. أي نعم. Aber nehmt, Brüder, nehmt nicht das Buch mit der Einleitung von einem der ترجمة. ما هو ترجمة؟ ما هي ترجمة؟ Übersetzung. Aha, die Übersetzung in eine andere Sprache. Aha. Also nehmt nicht das Buch, nehmt nicht die Übersetzung von diesem Buch von einem der Hizbiyun, weil er wird es mit Gewissheit umändern. Ja, die sind so, die sind so. Ihre Grundlage ist Lügen und Verdrehen. Das ist ihre Grundlage. Was ist mit dem bosnischen Buch? Kennst du das? Achi, lass mal sein. Achi. Die sind alle so, Achi. Ich kenne die Leute so. Ich war mit Bilal Bosnisch und den Leuten. Wie heißt der? Bilal Bosnisch? Nein, Bosnisch. Oder wie? Bosnisch. Ja. Achi, subhan, Achi. Du glaubst nicht, Achi. Ich habe das alles aufgenommen, was die sagt. فالحقيقة الإخوة الغير ناطقين بالعربية ينبغي أن يسألوا يعني طلبة العلم من العرب. لماذا؟ لأنهم أعرف باللغة. المشكلة أن الترجمات غالبها سيء. غالب الترجمات يكون سيء. Die Brüder, die nicht Arabisch sprechen, die sollten diejenigen fragen, die Tulab al-Ilm, die Studenten, die der arabischen Sprache mächtig sind, und dass sie, weil in den meisten Fällen kann es passieren, dass sie die Dinge missverstehen. In dem Thema hat es noch Fragen. فهمت الفرق الآن أنت بالنسبة لموضوع الفرق ما بين تعليق الصليب وبين فهمت؟ جزاك الله خيرا. الكلام للقيم. Eigentlich sind mir diese meisten Sachen alle klar gewesen, weil ich das noch in der Prime Inter mir, das habe ich Alhamdulillah auch schon gelesen. Aber das was die Sache, wo ich keine Antwort genau drauf hatte, ist, weil ich zum Beispiel was ich auch früher gesehen habe, was die Tekfiris als Beweis genommen haben von Ibn Kathir, in den Hukma illa lillah. Und da gibt es den Tafsir, man yuqaddimu sharan ghayra min shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama moru daulati morul wa jingis khan. Tatar. Genau. Yuqaddimu. Yuqaddimu bima nea, wer das bevorzugt. Wieder auf Etikat. بالنسبة لكلام ابن كثير حول التتار موجود كلام ابن كثير كلام ابن كثير حول هؤلاء المغول التتر طبعا يعني ابن كثير وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كفروهم ليس فقط من أجل ليس لمجرد الحكم بغير ما أنزل الله nicht nur deswegen weil sie mit etwas anderem berichteten neben dem was Allah offenbart hat sondern wegen anderen Dingen haben Ibn Taymiyyah und Ibn Kathir und die großen Gelehrten aus dieser Zeit Takfir auf sie gemacht. Nicht nur wegen dem, dass sie urteilten oder richteten mit etwas anderes, was Allah offenbart hat. Zum Beispiel. وإنما لأن هذا جنكيز خان كان ألف كتابا أو كتب كتابا سماه الياسق. Sondern einer der Gründe war, weil dieser Genghis Khan, er hat ein Buch geschrieben, das heißt الياسق. الياسق. وأخذه من الإسلام واليهودية والنصرانية يعني جعله مزيجا هكذا. Und er machte ein Mix zwischen den Religionen in diesem Buch und nahm von allen Religionen etwas. Und würfelt es sozusagen zusammen in seinem Buch. Und hat das auf eine Religion zurückgeführt. Aha, hat das auf den Islam zurückgeführt. Ibn Kathir, rahimahullah, haka anhu, wa kadhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, رحمه الله حكوا عن هؤلاء التتر أنهم يعني كانوا ينسبون هذا إلى الدين واستحلوا ما حرم الله فكفرهم كان أكبر ليس لم يكفرهم العلماء لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وإنما لأنهم استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله. Der Grund dafür war, wie das auch Ibn Kathir sagt und auch Ibn Taymiyyah und weitere dass sie nicht einfach nur richteten mit etwas anderes, was Allah offenbart hat, sondern weil sie das, was Allah verboten hat, erlaubt haben. وجنكيز خان نسب هذا إلى الدين بل كان يعتقد أنه يعني نبي. Und nicht nur das, es ging noch weiter, indem dass er dies dem Islam zugeschrieben hat und er hat noch von sich behauptet, er sei ein Prophet gewesen oder hat es geglaubt, er sei ein Prophet gewesen. كما حكى هذا شيخ الإسلام تيمية عنه. Und das hat Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah von ihm erzählt. فالعلماء لم يكفرهم من أجل الحكم بغير ما أنذر الله. Und deshalb ist nicht das der Grund, nicht das ist der Grund, dass sie die Kfir auf ihn gemacht haben. Genghis Khan hat sich auf eine Stufe mit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gestellt. وضع نفسه يعني على درجة في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كان يعتقد الغلاب التصير أو وحي بكمل. Ja, dass er Offenbarung bekommen hat. Und das heißt, Ibn Kathir ist ja ein Schüler von Ibn Taymiyyah. صحيح. Und Ibn Kathir, es gibt eine Kurzerklärung beim Tafsir von Ibn Kathir und da steht Yuqaddimu. Und das wird das wird oft auch von den Tekfirin verwendet. Das heißt, wenn dann nehmen wir jetzt zum Beispiel diese Aussage von Ibn Kathir und müssen die in dem großen Zusammenhang sehen, wie Ibn Taymiyyah das erklärt hat. Ist das richtig? ولكن يجب أيضا أن نرجع إلى ما قال ابن كثير في تفسيره لأن هؤلاء هذا الذي اختصر كتاب ابن كثير ما ندري من هو الذي اختصر تفسير. Also wir wissen nicht, was wer das Buch, wer das wer den Tafsir von Ibn Kathir gekürzt hat. Deshalb, wir sollten zurückgehen zu den Aussprüchen von Ibn Kathir in seinem Tafsir. Im Arabischen. Im Arabischen, natürlich, sowieso. Genau, das heißt, auf Englisch zum Beispiel ist das gekürzt und wir gucken auf Arabisch den Gesamtzusammenhang. Ja. Okay. Und Kalam, wie wir sagen, Ibn Kathir تكلم عن Genghis Khan und عن Tatar حتى في كتابه البداية والنهاية. Also, Ibn Kathir hat sogar in seinem Buch nicht nur dort in seinem Tafsir, sondern auch in seinem Buch in Al-Bidaya wa Nihaya hat er über die Tartaren und über Genghis Khan gesprochen. Bidaya und Nihaya. Also der Anfang, das Ende. Das ist ein historisches Buch, ein historisches Werk. Was die Kategorien angeht, Tawhid al-Rububiyyah, Uluhiyyah und Asma wa Sifat, die Leute, die sagen, Tawhid al-Hakimiyyah, und ihr sagt, das ist Bid'ah, dann sind auch diese drei Kategorien Bid'ah, sagen die. Was ist die Antwort darauf? Ma huwa al-jawab ala man yaqul anni man yani hum yaqulun kama taqulun antum anna tawhid al-Hakimiyyah Bid'ah, kadhalik al-aqsam. Aqsam al-tawhid al-thalatha hiya aydan Bid'ah. Naqul نحن لا نجبركم على أن تقسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام. لا نجبركم. Erstens sagen wir zwingen euch nicht dazu, dass ihr den Tawhid in drei Kategorien aufteilt. المهم أن تكونوا موحدين. Das Wichtige ist, dass ihr موحدون seid. موحدون sind die Allah einzigartig sprechen in allen Formen und Arten, die im Buch und der Sunna sind. وألا تقعوا في الشرك. Und dass ihr nicht in den Schirk in den Polytheismus reinfällt. هذه الأقسام حتى الصحابة ما كانوا يقسمونها هكذا بهذا الشكل. Denn in diese Aufteilung haben das nicht mal die Sahaba aufgeteilt. وإنما العلماء قسموا هذا التقسيم حتى يفهم الناس أنواع التوحيد. حتى يفهم الناس التوحيد. Sondern die Ulama haben dies in diese Teile aufgeteilt, nur damit die Menschen dies verstehen in Teile. Können, dass sie den Überblick sich verschaffen können. Koran und die Sunna nachdenkst und darüber so diese Bücher oder diese Schriften liest, den Koran und die Kutub al-Hadith, dann wirst du sehen, dass diese aus diesen drei Kategorien die Komponenten drin vorhanden sind. So gibt es Ayat, Verse, die über den Tawhid der Herrschaft sprechen. أن الله منفرد بأفعاله. Dass Allah der einzigartige in seinen Taten ist. Einzigartig in seinen Taten ist. وتوجد آيات تبين وجوب إفراد الله بالعبادة. Und es gibt Verse wiederum, die über die Pflicht sprechen, dass Allah als einziger angebetet werden darf. وتوجد آيات تبين أسماء الله وصفاته. Und es gibt wiederum andere Verse, die Eigenschaften und Namen Allahs klarstellen oder nennen und erklären. فلذلك الذي دل على هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع. Und deshalb dies, was auf diese Einteilung auf hinweist, ist, dass man recherchiert hat und nachgesucht hat. الاستقراء والتتبع. نعم. Den nachgegangen ist. وجدوا أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. Und so hat man festgestellt, dass die Arten des Tawhid nicht außerhalb dieser drei Arten von Tawhid rausgehen. وأن توحيد الحاكمية يدخل إما في الربوبية وإما في الألوهية. Aber andererseits, dass Tawhid الحاكمية entweder, wie wir vorher gesagt haben, in Tawhid al-Rububiyya eingeht, weil das wir nicht erwähnen, und oder in die Tawhid al-Uluhiyya, al-Ibada. Und Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad, Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidhahu Allah, katabe kitaben, samah al-Dalil ala man ankar taqsim al-Tawhid. Und Sheikh Abbad al-Muhaddith, er hat ein Buch geschrieben. Abdul Razzaq, sein Sohn, hafidhahu Allah, er hat ein Buch geschrieben, dass er nannte, كيف سمى الكتاب. الدليل على من أنكر تقسيم التوحيد. Der Beweis für denjenigen, der die Einteilung des Tawhids verleugnet. So hat es genannt. إذا أراد الإنسان يعني يرجع بتوسع في هذا الموضوع يقرأ هذا الكتاب. Also wer sich damit beschäftigen will und das wirklich begreifen, das Thema, soll das Buch lesen. Arabisch lernen, Bismillah. لا الأخ يستطيع العربية. الحمد لله. ما زال. هذه البداية ما زال. فرقة كنا مير. تفضل. الشيخ hat ja vorhin gesagt, dass zum Beispiel wenn wir die deutsche Zusicherung bekommen. Was? Also für den Pass. Ja. Zum Beispiel bei uns Türken ist es ja so, wir haben ja Wehrpflicht. Und wir müssen dann mindestens für einen Monat müssen wir nach Türkei die Wehrpflicht ausüben. Der Bart muss weg. Gebet ist auch schwer. Sehr schwer. Nicht schwer, die lassen das. Ja. Aber Moment, Achi, egal. Ich habe gehört, dass... Und was machen wir jetzt? Wenn ihr sagt zum Beispiel, wir können nicht die deutsche Zusicherung, den deutschen Pass unterschreiben, was sollen wir machen? Hoe is een geef een alleen al het atrak. Immer een ja, goed, de jinsia, de Almanie. De jinsia, de Almanie. Of alleen een يذهب لشهر إلى تركيا ويدافع يعني يدخل في الجيش يحلق الجيش يترك صلاة. وهذا يفعله مرة في السنة ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. أيمال مليم. شهر. مرة في حياتي. شهر كله لا قد لا يستطيع أن يصلي. منو يصلي؟ شهر. نعم شهر فقط. من أجل الجيش. نعم. الجيش يمنع الجيش من أجل يأخذ الجنسية التركية ولا إيش؟ لا فقط. لا لأنه تركي. إذا لم يأخذ الجنسية الألمانية فلا بد أن يحتفظ بالجنسية التركية والجنسية التركية تفرض عليه أنه يقوم بالتجنيد في تركيا. مرة واحدة في حياتي. نعم. شهر في تركيا قالك لا يعني لا بد أن يلحق لحيته. ولا أنا ما أقول أن الذهاب إلى تركيا لا أقول أن هذا جائز بهذا الشكل يعني ما أقول أن هذا جائز ولكن هذا أقل شرا من الجنسية الكافرة. إذا أردنا أن ننظر بين شر الجنسية الكافرة وشر الذهاب إلى تركيا وكذا أقول إن الذهاب إلى تركيا أقل شرا حتى لو ترك الصلاة ما نجيب هذا إحنا ما نجيب هذا لكن نقول عندما ننظر في أيهما أكثر شرا أقول أن الجنسية الكافرة هنا أكثر شرا إذا أردنا أن نتأمل لكن في جميع الأحوال نقول له ما نفتيه بأنه يذهب ويحلق ويفعل ما نفتيه بأنه يعني. den Ausweis oder der deutschen Nationalität annehmen oder subhanallah oder in die Türkei gehen und diese Geschichte machen mit Bart ab und nicht mehr beten, wenn wir sagen, sicher ist die Nationalität zu nehmen, schlimmer und als erstes verboten. Und das geringere Übel, also das in dem das ist das mit dieser türkischen Geschichte. Ja, also aber ich sage also nicht, dass es erlaubt ist. Aufpassen, jetzt, das ist keine Fatwa, das ist keine verbindende Fatwa. Das Abwägen des größeren Übels wäre, dass du eine Bürgerschaft von einem Land des Kufs akzeptierst. Das ist größer. ستطبق عليك جميع القوانين الكافرة ومنها أنك طبعا تسنيد إجباري صحيح ولا؟ يعني und sehr wahrscheinlich ist es dann auch so, dass wirst du, wenn du hier die Bürgerschaft annimmst, dass du dann auch, dass die ihre Gesetze überstülpen werden und dass du auch dort ins Militär musst und dass du gewissen Pflichten nachkommen musst, die auch Kuffer sind. Militär jetzt nicht. Aber in Deutschland hast du. In Deutschland nicht, also die Wehrpflicht ist nicht offen. لا ليس عليهم يعني مجبور. نعم ولا تحلق اللحية ولا يعني ليس عليك أن تترك الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. قد ترسو فقط. على أنا ما أفتيك بالجنسية. أجبت كان فتوى أخي أجبت كان فتوى. Das ist إن شاء الله etwas was wir fragen sollten. Das ist eine große Sache, weil es gibt viele Brüder, die auf diese Sache, ne? Ja. Also wir haben immer bis 38 Jahre, sollte man das gemacht haben, dem Wehrpflicht. Das ist schon zu spät also. Und wenn du es nicht machst? Die deutsche Zusicherung, du kannst auch nicht mit 38 raus von dem türkischen Jinsia, also von dem Pass, kannst du nicht raus. Also du musst schon das schon mit 30 erledigt haben. Und wenn du es nicht machst? Geldstrafe. Nein, die nehmen nicht fest, Achim. In Türkei. Ja. Yani, يحبس. إذا إيش؟ لماذا يحبس؟ يحبسونك. قال إذا لم يأخذ فلابد أن يكون يسجنه. يعني 38 سنة. لابد أن يقرر هل هو الآن يفضى عن الجنسية التركية أو يغير الجنسية الألمانية. أو أنه يأخذ الجنسية الألمانية. وأين سيسجن في تركيا ولا هنا؟ تركيا. لو احتفظ بالجنسية التركية فلا بد لو نزل إلى تركيا يا إما يجند يا إما يسجن لا إما يعني. يختار أحد الأمرين. إذا نقول الناس اسأل أحد كبار العلماء. كوسي علماء فاهم. اسأل بسرعة. Wir können inshallah fragen. Wir können das inshallah machen. Wir können inshallah jemanden fragen in Medina. لأن كثير من الإخوة اللي عليهم الأفضل أن يسأل هو بنفسه يعني سيلبر. Am besten wäre es, dass du das machst. Weil wenn er Fragen hat, weißt du, weil eine Fatwa-Achi kannst du nicht einfach spezifisch auf dich gerichtet, ja. Weißt du nicht. Er wird dir einige Fragen stellen, bis er ganz klar weiß, um was es geht. Weißt du? Ja. Und dann gibt er die Fatwa. Weißt du, Fatwa-Achi kannst du nicht einfach eine Fatwa nehmen. Die Fatwa hat immer auch eine Frage, die genau spezifisch für dann die Antwort. Für deine Situation, ja. Die Situation. Und dann wird er die Fragen stellen, bis er genau weiß, um was es geht. Wie es dort ist und wie es hier ist und was du dort machen musst und was du hier und wieso. Und weißt du, die Ulema geben nicht einfach so eine Fatwa. Nicht wie diese Abu Dujan. Wenn die Fragen fertig sind, oder die Fatwa von Abu Adam bei EZP, dass man Facebook machen darf. Und wenn die Fragen fertig sind, dann halten wir eine kleine Rede über الطاغوت. طبعا كثير